denken kann. In der Ferne Sehnsucht, so dann und wann. Ich trage dich in meinem Herz. Dein Leiden erfüllt mich mit Schmerz. Deine Töchtersöhne haben sich von dir abgewandt, von ihrer Identität, ihrem Heimatland. Sie üben an dir Verrat. Ich verurteile ihre Tat. Man sieht dir deine Trauer an, doch die Sonne scheint wie irgendwann. Ja, du bist in mir und ich ein Teil von dir. Ich sage es hier, Deutschland lebt in mir. Deutschland, ich würde sterben für dich. Ich sehe deiner Zukunft mit Sorge entgegen. Ich sehe, wie sie unser Land immer weiter zerlegen. Viele laben sich an deiner Brust. Nimm deinen Untergang in Kauf ganz bewusst. Wie eine Heuschreckenplage fallen sie über dich her. Man beutelt dich täglich mehr und mehr. Sie geben niemals Ruhe. Bedenk, wenn Deutschland stirbt, stirbst auch du. Ich kann es nicht verstehen. Wie könnt ihr einfach hier wegsehen? Ja, du bist in mir und nicht ein Teil von. Ich sage es hier, Deutschland lebt in mir. Ich glaube an dich, glaubst du auch an mich? Deutschland, ich würde sterben für dich.